auf Befehl. Echte Musik, M39. Köln, schau, was los? Gib ihm Bösro. Gestern ohne Geld, heute in der Promi-Welt. Gangbang, Topmodels im Radisson Hotel. Haftbefehl wird bald nominiert und ich pack meinen Schwanz aus beim Komet auf. Saint-Tropez, boxe ich Sean Combs und sage Hurensohn zu jedem Bonzen. Ticket ploppen bei den MTV Awards. Fickelaffee und danach mit sie Feature. Du siehst Haft bei The Dome, wie er Stars wegboxt. Als erstmal Mark Medlock. Go mein Backup, zieht Dieter Bohlen seinen Cash ab. 12.000 Euro, Jackpot, Rolex, Black Card, Kredit unbegrenzt. Oli P. wird mit nem Alubasi umgeschickt. Von der Unterwelt in die bunte Welt. Ich Superstar, du Z-Prominent. Harald Schmidt, Kader Loth, Stefan Raab. Maastricht, Coffee Shop, Kiffen, extra lad. Meryl Streep im Landtag, Hitler ihn. Krieg, Narrafleisch und Schiebpolitik. Harald Schmidt, Kader Loth, Stefan Raab. Maastricht, Coffee Shop, Kiffen, extra lad. Meryl Streep im Landtag, Hitler ihn. Krieg, Narrafleisch und Schiebpolitik. Tokyo Hotel hat bei mir Opium bestellt. Ich mach dick Geld. Fick die Welt in den Arsch, bitch, ich bin Star. Germany's next Topmodel wird gepimpert. Ich geb Gas und hol auch Schumi ein. Drive-by beim Formel 1 und Schumis Mutti weint. Stürm die Tür vom P1 mit der Ulti-Chart und leer mein Magazin in den Sohn von Uschi Glas. TV Total, Stefan Rath nimmt mich rein und ich box ihn seine Porzellanzähne ein. Flieg nach Barbados, Haft ist der Banger. Ich box Chris Brown und Schwänger Rihanna. Schnapp mir Lil Jon Kampf und Lady Bitch Ray, Gangbang, denn sie will meinen Schwanz. Ich fick das Land, Pimper schnappen, bin Pate der Straße, also küss die Hand. Harald Schmidt, Kader Loth, Stefan Raab. Maastricht, Coffee Shop, Kiffen, extra lad. Meryl Streep im Landtag, Hitler ihn. Krieg, Narrafleisch und Schiebpolitik. Harald Schmidt, Kader Loth, Stefan Raab. Maastricht, Coffee Shop, Kiffen, extra lad. Meryl Streep im Landtag,